Die Bergtour. Sagen Sie mal Kikeriki. Kikeriki. Oh, wundervoll und immer schön weiter lächeln. Ich möchte mehr von dieser sagenhaften Aussicht aufs nächste Foto bekommen. Captain Tollpatsch, sein Cousin François und Bürgermeisterin Gutherz machten einen Ausflug in die Berge. Genialer Gedanke. Schießen wir auf dem Weg zur Bergspitze viele schöne Schnappschüsse. Die drei waren schon ziemlich weit gekommen. Und um sie herum lag jede Menge Schnee. Ich gehe noch ein Stück zurück und... Ich hab sie! Ich hab sie noch mehr! Der Boden war ziemlich stark vereist. Und immer wieder kamen sie ins Rutschen. Oh, puh, danke schön. Wow, da bin ich wohl ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Frau Gutherz schob ihren Rucksack zurecht, auf dem Henrietta hockte. Warum haben Sie so gigantisch großes Gepäck dabei? Oh, ich packe so viel ein, um auf alles vorbereitet zu sein. Ich habe ein Fernglas, ein Seil, einen Schirm, Schneeschuhe, ein Schlauchboot, Spielsachen und einen Fernseher. Einen Fernseher? Auf einer Bergtour? Als erfahrener Bergsteiger verfüge ich über die Fähigkeiten und die Ausrüstung, um mich aus jeder misslichen Lage zu befreien. Oh. Wirklich? Sehen Sie, ich falle sogar hin wie ein Experte. Yippie! Die Fellfreunde hüpften an diesem Tag auf ihrem Trampolin herum, das vor der Einsatzzentrale stand. Schnappst du schöne frische Luft da oben, Zuma? Ich bin dran. Marshall sprang immer höher und höher und landete in Ryders Armen. Und ich habe einen frischen Marshall geschnappt. Danke, Ryder. Auch die drei Bergsteiger waren mittlerweile wieder unterwegs. Wir steigen in die Höhe. Wir steigen in die Höhe. Die Luft so klar, dem Himmel nah. Wir steigen in die Höhe. Was ist das? Ein dreieckiger Schatten war über ihnen aufgetaucht. Ein Riesenvogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Draufgänger Danny. Hallo, Leute. Und er hing unter einem Gleitschirm. Und es heißt Draufgänger Danny X. Und was bitte tust du hier oben? Das wird mein größter Flug. Ich werde von diesem Berg aus ganz bis zum Rathaus hinuntergleiten. Das wird echt voll der Hammer. Eine kleine Ziege kam neugierig näher. Tut mir leid, Kumpel. Nur ausgebildete Profis dürfen mitfliegen. Es gibt aber eine Live-Übertragung. Danny X zeigte auf die Kamera oben auf seinem Helm. Aber die Ziege sprang bereits auf seine Arme. Oh, du willst später auch wilde Tricks machen, oder? Was der Ziegenmama überhaupt nicht gefiel. Aber da war Danny bereits gestartet. Mit dem Ziegenkind. Danny! Ich heiße aber Draufgänger Danny X! Der Gleitschirm segelte so dicht an den drei Bergsteigern vorbei, dass die umfielen. Genau auf das Schlauchboot, das sich im Nu aufblies. Nun konnte sich auch die kleine Ziege nicht mehr halten, wurde aber von Captain Tollpatsch aufgefangen. Der Gleitschirm prallte gegen den Berg und blieb auf einem schmalen Felsvorsprung über der Schlucht stecken. Wow, das hatte ich mir krasser vorgestellt. Ich wusste, dieses Schlauchboot würde nützlich sein. Oh, wir sind in Sicherheit. Doch das Schlauchboot hing über dem Abgrund. Oder auch nicht. Und rutschte ab. Festhalten! Felsen vor uns! Schon raste das Boot über den Felsen. Der Captain und sein Cousin wurden herausgeschleudert. Nur die Bürgermeisterin, ihr Huhn und die kleine Ziege konnten sich gerade noch festklammern. Bleib ganz ruhig, Henrietta! Oh nein! Doch nun kam der Abgrund in Sicht und das Schlauchboot ließ sich nicht bremsen. In letzter Minute gelang zumindest den Tieren der Absprung. Henrietta! Während das Boot über die Kante stürzte und auf einem Felsvorsprung zwischen zwei Baumästen stecken blieb. Mit Bürgermeisterin Gutherz. Also, wo ist meine Henrietta? Die hockte auf dem Rücken der kleinen Ziege, welche nun vergnügt davonsprang. Nein, Henrietta, komm zurück! Doch wo steckten Captain Tollpatsch und François? Die beiden waren ebenfalls in die Schlucht gestürzt und klammerten sich an ihren Wanderstock, der nur von einigen Ästen gehalten wurde. Nun ja, da hatten wir noch mal Glück, oder? Naja, Aber Danny X ging es nicht viel besser. Ich stecke in diesem Ding ganz schön fest. Er meinte seinen Gleitschirm. Ich rufe am besten die Paw Patrol. Die Fellfreunde hopsten immer noch auf dem Trampolin herum, als Ryders Pawpad sich meldete. Frau Bürgermeisterin, wie läuft's bei der Bergtour? Sind Sie schon oben angekommen? Nicht annähernd. Ich stecke in einem Schlauchboot, auf einem Baum, in einer Schlucht und die Tollpatsch soll Danny auch. Und eine Ziege hat Henrietta entführt. Sieh nur. Das sind ja eine Menge Höhenrettungsaktionen auf einmal. Für diesen Einsatz brauchen wir viele Luftrettungshunde. Aber kein Berg zu hoch, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten los und geradewegs in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Wartet auf mich! Nur der kleine Feuerwehrhund brauchte ein bisschen länger. Wo ist Marshall? Der hatte auf dem Trampolin noch einmal Schwung geholt. Achtung da unten! Und kam nun angeflogen. Ihr müsst zugeben, ich lande jedes Mal weich. Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Zentrale. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. In ganz besondere. Wie immer bei einem ultimativen Einsatz. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. In Fliegerausrüstung. Schick. Super. Das ging aber wirklich schnell. Die Bürgermeisterin, Henrietta, die Tollpatsch und Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Sind oben in den Bergen in eine tiefe Schlucht gefallen. Deshalb ist dies eine ultimative Luftrettung. Die Schlucht ist ganz schön eng. Also müsst ihr mit dem Fallschirm reinspringen, um sie zu retten. Sky, mit deinem supergroßen Rettungshubschrauber leitest du heute den Einsatz. Ja, ich bin der ultimative Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, der ebenfalls einen Fluganzug trug, rutschte die Stange hinunter, die ihn zu seinem Spezialfahrzeug brachte. Einem Quad, das fliegen konnte. Juhu! Sky dagegen sauste die große Rutsche hinunter und sprang dann in ihren Spezialhubschrauber. Er war so groß, dass alle darin Platz hatten, verfügte über eine Plattform an der Unterseite und einen kleinen Hubschrauber für besondere Einsätze. Kaum waren alle an Bord, hoben sie ab. Auch Ryder auf seinem fliegenden Quad. Sie nahmen Kurs auf die Berge, wo sie sehnsüchtig erwartet wurden. Na, da hast du uns ja mal wieder in ein feines Fiasko verwickelt, François. Was, ich? Ich bin ein absolut großartiger Bergsteiger. Ich bin nur nicht so gut darin, vom Berg runter zu fallen. Warte, was ist das? Das ist die Paw Patrol! Danny X schaltete seine Kamera ein. Macht euch bereit für eine extrem krasse Rettungsaktion, X-Fans! Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich wäre verloren in diesem Schlauchboot. Sky überblickte die Situation sofort. Rocky, befrei Danny mit deinem Greifer von seinem Gleitschirm. Rocky rockt. Rubble, spring du rüber zu den Tollpatschs und ich lass das Seil runter. Rubble ist der Retter! Okay, Luftrettungshunde, los, los, los! Rocky und Rubble sprangen aus dem Hubschrauber und öffneten ihre Fallschirme. Dann schwebte Rocky zu Danny hinüber und landete neben ihm auf dem Felsvorsprung. Cooler Fallschirm. Danke. Greifer. Im Nu war der Junge wieder frei. Ja, hallo Freunde. Rubble dagegen erreichte nun die Tollpatschs. Ich dachte, ich schau mal vorbei. Er ließ einen Haken zu dem Stock herunter, an dem die beiden sich immer noch festklammerten, und hob ihn vorsichtig in der Mitte hoch. So geht Bergsteigen natürlich auch. Nächster Halt, Skys großer Hubschrauber. Dorthin war auch Rocky unterwegs, mit Danny, der nun ebenfalls an dem Fallschirm hing. Wow, das ist echt so krass. Nur Bürgermeisterin Gutherz hockte immer noch im Schlauchboot, nachdem Rubble die Cousins zum Rettungshubschrauber gebracht hatte. Hast du Henrietta gesehen? Nein, noch nicht. Oh, hätte ich doch bloß mein Hühnersuchgerät eingesteckt. Oh, oh, Mama, mein Schlauchboot bewegt sich. Halten Sie durch. Sky, das Schlauchboot der Bürgermeisterin rutscht ab. Ich bin schon unterwegs. Schnell setzte Sky, François und Captain Tollpatsch am Boden ab. Hurra! Hurra! und stieg sofort wieder auf. Marshall, Zuma, ihr müsst jetzt die Bürgermeisterin auf die Plattform ziehen. Die Plattform hing an dicken Seilen unter dem großen Rettungshubschrauber und wurde nun genau über dem Schlauchboot heruntergelassen. Ich rutsche ab. Oh, bitte beeilt euch. Ich habe das im Griff. Marshall machte sich ganz lang. Aber das reichte nicht. Ich hab's doch nicht im Griff. Wieder bewegte sich das Schlauchboot. Zuma, wirf deinen Rettungsring. Gute Idee. Rettungsring. Erleichtert griff die Bürgermeisterin zu. Ich hab ihn. Gerade noch rechtzeitig. Bevor das Schlauchboot in die Schlucht stürzte. Sehr gut, Fellfreunde. Ein Bergsteiger bleibt noch übrig. Oder sollte ich sagen, ein Huhn ist noch übrig. Wir müssen nur noch Henrietta finden. Siehst du sie? Noch nicht. Und dieser Berg ist riesig. Sie könnten überall sein. Nimm deine Wärmebildbrille. Ruch, Wärmebildbrille. Ich sehe hier etwas. Und noch etwas. Da unten. Die kleine Ziege und Henrietta standen mitten auf dem Berg im tiefen Schnee. Über sich die Ziegenmutter, die nicht vor und nicht zurückkam. Da sind sie ja. Ein Huhn, ein Ziegenbaby und eine Ziegenmutter noch dazu. Ryder, wenn du dich um die Mama kümmerst, übernehme ich das Baby und Henrietta. In Ordnung, Sky. Entschlossen steuerte Ryder sein fliegendes Quad zu der großen Ziege hinüber, die auf einem steilen Vorsprung stand. Durchhalten, Frau Ziege, ich komme. Und ohne zu zögern zu ihm hinübersprang. Ich stelle den Hubschrauber so ein, dass er alleine fliegen kann. Sky schaltete den Autopiloten ein und sprang dann in den kleineren Hubschrauber, mit dem sie geradewegs auf das Huhn und die kleine Ziege zuflog. Hüpft rein, ihr Süßen! Und nichts wie weg hier, wir heben jetzt ab! Endlich waren alle in Sicherheit und bereit für ein Erinnerungsfoto. Oh, was für ein schönes Lächeln und was für eine spektakuläre Aussicht. Danke an Sky und die Fellfreunde. Wenn ihre Bergtour mal zur Schlitterpartie wird, ein Anruf reicht. Also dann, X-Fans. Wer von euch will jetzt meinen super coolen Gleitflug sehen? Oh, ich darf mein Helm nicht vergessen. Wo ist er? Auf dem Kopf der kleinen Ziege. Hey! Ich glaube, du brauchst jetzt einen Gleitschirm für zwei.